1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Unsere Freitag-Nacht-Ausgabe ist wie immer eine freie Themennacht, eine freie Ausgabe. Ihr könnt euch melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich würde euch gerne zusätzlich noch fragen, wir haben gerade eben den 11.11.11 hinter uns. Und was bedeutet dieses Datum, diese 3x11 für euch? Habt ihr irgendetwas sehr Besonderes vielleicht an diesem Tag gestern getan, am 11.11.11? Oder sagt diese Zahlenmystik euch vielleicht auch etwas Besonderes, was ihr uns gerne erzählen wollt? Also 11.11.11. Habt ihr irgendwas sehr Besonderes gemacht oder etwas euch vorgenommen, was ihr an diesem Tag machen wolltet? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ich bin sehr gespannt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ansonsten freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. So, und der erste Anruf heute Nacht heißt Manfred und Manfred ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Manfred, über was reden wir beide? Du weißt noch gar nichts. Nein, ich weiß gar nichts. Nein, mein Thema ist Freitod. Freitod. Genau. Ja. Und zwar hat mich die gestrige Sendung, da rief eine junge Frau an, die sich mit ihrem Freund den Tod wünschte. Und dieses Gespräch, das hat bei mir das Thema wieder aktuell gemacht. Ja. Und außerdem habe ich, da könnte ich auf die Frage 11.11.11. auch was sagen. Ich hatte nichts vor, aber ich hatte ein besonderes Erlebnis heute Nachmittag. Ich war zufällig, da hatte ein zufälliges Gespräch in einem Bistro mit einem Paar aus einem europäischen Land, in dem ich mir eigentlich eine Waffe kaufen wollte, weil ich glaubte, die dort frei, dass die dort noch freikäuflich seien. Und ich hatte eigentlich vor, mir dann mit dieser Waffe dieses Leben zu beenden und ins Jenseits überzuwechseln, was seit meiner Kindheit ein Wunschtraum von mir ist. Einmal. Heute hast du zufällig dieses Pärchen getroffen und nach der Waffe. Ja, ich war zufällig. Ich ging in dieses Bistro essen und nebenan am Nebentisch saß ein Paar, das sich auf Französisch unterhielt und bei einer passenden Gelegenheit habe ich als eine Gesprächspause bei den beiden war, habe ich mich freundlich eingeschaltet und gefragt, ob sie Deutsch sprechen auf Französisch und dann sagten sie, sie seien aus Belgien und dann habe ich die Freiheit besessen, weil es mir heute gut ging, zu fragen, ob man in Belgien, wie ich das vor Jahr und Tag im Radio mal gehört hatte, wegen noch nicht umgesetzter EU-Richtlinie nach wie vor Waffen freikaufen könnte. Was haben die dir geantwortet? Und die haben gesagt, also da hätte man inzwischen keine Chance mehr. Jetzt aber nicht zu dir. Also, jetzt aber zu dir. Du. Ja. Das ist ja so ähnlich wie gestern unsere Anruferin, die auch gesagt hat, dass sie sich mit ihrem Freund gemeinsam umbringen möchte. Ja, und Gott sei Dank war das Gespräch am Ende dann ganz anders verlaufen und sie war hoffnungsvoller. Du willst dir das Leben nehmen? Ja, ich würde. Also wenn ich habe eine genetische Krankheit. Wir haben auch schon zweimal im Laufe der Jahre, seit die Sendung existiert, miteinander gesprochen. Ich bin von Geburt an, habe ich eine psychiatrische Erkrankung, die aber erst, frühestens mit der Pubertät ausbrach. Aber in Behandlung gekommen bin ich dann erst 1988, weil die Symptome so waren, dass ich zum Arzt gehen musste. Mhm. Und was würdest du denn sagen, warum du dir das Leben nehmen willst, wegen dieser Erkrankung? Weil ich zum einen auch in guten Zeiten, also grundsätzlich eine starke Neigung zum Jenseitigen habe. Das heißt, ich wünsche, meine Seele wünscht sich zu Gott zurück, so könnte man sagen. Das heißt, du bist ein gläubiger Mensch? Ja, ja. Mhm. Und schon in meiner Kindheit habe ich mich auf dem Friedhof am wohlsten gefühlt. weil dort eine wunderbare Ruhe, ein Friede war. Und ich habe... Also es gibt keinen, also neben dieser Erkrankung, die Erkrankung ist aber nicht der Hauptgrund, sondern eine Todessehnsucht. Es ist also einmal eine Sehnsucht, in den Himmel zu kommen, wenn man so will. Nicht? Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist vielleicht schwerwiegender, ist, dass ich sowohl in meinem persönlichen Leben als auch, was Gott und die Welt und das Leben und Geschehen auf dieser Erde angeht, äußerst unglücklich fühle. Das heißt, ich leide sehr, wenn ich Dinge erlebe, die schlimm sind. Und Würdest du denn auch sagen, dass du an Depressionen leidest? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich leide. Und die Frage ist, ich war auch schon im Krankenhaus, alles schon. Und die Frage ist halt, ich lehne es inzwischen ab, medikamentös, einen künstlichen Zustand durch Medikamente herzustellen. Da will ich gleich mal eingreifen. Das finde ich wahnsinnig und eigentlich auch völlig falsch. Wieso lehnst du ab, Medikamente zu nehmen, die dir aus deiner Depression heraushelfen können? Warum? Also, weil ich sage, dass das ein unnatürlicher, künstlicher Zustand dann des Gehirns ist. Warum? Vielleicht kommt dann dein normaler Zustand. Das ist, wenn du körperliche Schmerzen hast oder wenn du ein Bein gebrochen hast, nimmt man auch Gips und gibst es ein und wenn du eine andere Krankheit hast, nimmt man auch Tabletten, um wieder in einen gesunden Zustand zu kommen. Vielleicht verhelfen dir die Medikamente, in einen gesunden seelischen Zustand wieder zu kommen. Ja, also ich habe ja schon lange medikamentöse Therapien und alles hinter mir. Und wie lange ist es her, dass du es gemacht hast? Ich nehme es seit was gemacht habe. Wann hast du die letzten Tabletten genommen? Ich nehme zurzeit in ganz geringer Dosierung nur das Allernötigste ein. Also sowohl was das Herz und die Nieren angeht, als auch was das Gehirn angeht, nur die ganz allergeringste Dosis ein. Wenn es nach den Ärzten ging, müsste ich wahrscheinlich viel mehr nehmen. Und dann das geht mir auf den Kreislauf und so. Okay, wie lange ist es her, dass du wirklich Medikamente gegen deine Depression genommen hast? Das nehme ich seit 1988. Aber so gering dosiert, dass sie im... Nein. Früher war das höher dosiert. Und ich habe in den ersten, die ersten, also von 1988 bis 2005, habe ich vom Hausarzt ein Mittel bekommen, das sich dann im Krankenhaus 2005 als völlig falsch erwies. Mhm. Und was also... Du nimmst ja eigentlich dann wenig im Moment. Du hast es ja gerade gesagt, du lehnst es ja ab, Medikamente zu nehmen. Ja, meine Frage war gewesen, wie lange du quasi kaum mehr was einnimmst. Nein, also das, ich habe schwankende Phasen und in den akuten Phasen, dann höre ich auf zu essen und zu trinken und dann höre ich auf einzunehmen und so weiter und dann liege ich nur und so. Ich würde sofort, wenn ich wollte, einen Platz in einem Heim bekommen. Heim oder in einer Psychiatrie? Nein, in der Psychiatrie auch sofort. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich nur anzurufen, dann kann ich dahin. Du bist nicht in psychiatrischer Behandlung im Moment. Wenn man von dem psychiatrischen Medikament, wenn man das psychiatrische Medikament sieht, das ich nehme, könnte man sagen, ja, ich bin in psychiatrischer Behandlung. Bist du in psychiatrischer Behandlung? Bist du bei einem Psychiater in Behandlung? Zurzeit nicht, nein. So, das war die Frage. Ja. Du bist 64 Jahre alt. Hast du ein Kind oder Kinder? Ich habe zwei Töchter und zwei Enkel. Die Töchter sind aber kurz nach der Trennung und Scheidung von dem neuen Ehemann meiner geschiedenen Frau adoptiert worden. Und dadurch und auch durch meine Krankheit, weil ich oft oder meistens die Termine zur Abholung der kleinen Kinder absagen musste, hat sich nicht eine so feste Bindung ergeben. Mhm. Also ich habe nur gelegentlich Kontakt. Okay, lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich lebe seit 1980 als Single. Bist du einsam? Eigentlich nicht. Ich lebe zwar allein, aber in den guten Tagen komme ich wunderbar damit klar. Du hast also Freunde, du hast ein soziales Umfeld, hast du schon? Also nein, hier in meinem Heimatgebiet lebt also nur die Mutter und die eine Tochter und mit ihrer Tochter und mein Bruder lebt in Göttingen und dann habe ich noch einen Freund aber ich habe also hier in der Heimat keinen seit wann hegst du schon diesen wirklichen Wunsch, dir das Leben zu nehmen? Also den hege ich spätestens seit seit damals meine Frau mich verließ, nicht? Also da wurde das war in welchem Mal, das war im Jahr das war 1979. 79. Also, aber das ist ein großer Auslöser, der die Todessehnsucht noch mehr unterstrichen hat, die du ja vorher schon hattest, wie du gerade beschrieben hast. Also ich denke mal, das kann man nicht unbedingt gleichsetzen. Todessehnsucht und Suizidabsicht, denke ich, sind noch zwei verschiedene Dinge. Todessehnsucht würde ich auch nicht so sagen, sondern eher Himmelssehnsucht. Ja. Die Todessehnsucht ist dann vielleicht eher, wenn es mir akut schlecht geht. Ja, ja, genau. Ja. Für mich, also die Frage, die ich mit dir sprechen wollte, die ist eher dahingehend, also du bist ja ein Mensch, ich verfolge deine Sendung seit Anbeginn, und du bist ein Mensch, der sagt, man hat nur dieses Leben und man muss alles tun, um dieses Leben zu erhalten. Mhm. Und das sehe ich grundsätzlich anders inzwischen. Ja, ich habe dir das ja auch gesagt, also ich sehe auch, dass es sicherlich extreme Ausnahmefälle gibt, wo ich das auch akzeptiere, wenn jemand sagt, ich entscheide mich für den Freitod. Aber solange noch eine Hoffnung da ist, eine Möglichkeit zur Therapie da ist, noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, finde ich, du redest von Gott und du redest vom Paradies. Ja. Finde ich, ich bin kein gläubiger Mensch und ich benutze auch nicht gerne diesen Begriff, aber ich benutze ihn jetzt mal. Finde ich das was Sündhaftes, das Leben so wegzuschmeißen? Ja, das ist eben die große Frage. Ich habe in diesem Frühjahr ein Buch in die Hand bekommen von einem Schweizer Autor und Heilpraktiker, könnte man sagen, namens Pascal Voggenhuber. Mhm. Und der beschreibt dort... Naja, das ist kein Kontakt. Heilpraktiker, das ist ein Jenseitssprecher, der Kontakt mit dem Jenseits. Du kennst den, ne? Ja, wir haben uns auch schon mal hier unterhalten in der Sendung. Ich habe mich mit ihm schon unterhalten. Ja. Also aus diesem Büchlein heraus, dass ein Jenseits existiert und dass es auch selbst die Selbstmörder im Jenseits nicht bestraft würden und gut hätten. Ja, aber lass uns nicht über das Jenseits spekulieren und da irgendwas sagen kann. Ich gehe davon aus, dass es das Jenseits gibt und dass die Seele... Ich will dir was sagen. Wenn du seit 1979 diesen Wunsch mit dir herumträgst, jetzt haben wir 2011. Ja. Sagt mir das sagt mir einfach mein gesunder Menschenverstand, dass du durchaus am Leben hängst, sonst hättest du es längst getan. Also ich bin nicht in der Lage, im Affekt irgendwas Blutiges oder so zu machen. Mhm. Ich habe es mit Tabletten dreimal versucht, das hat nicht geklappt. Und dann hatte ich vor kurzem in einer deiner Sendungen berichtete ein junger Mann, dass er, glaube ich, nach Tablettensuizid eine Woche im Koban lag und dann überlebt hat. Ich habe es also auch überlebt. Und deswegen kommt das für mich auch nicht mehr in Frage. Mhm. Ich finde, so wie du das jetzt geschildert hast, Manfred, ich werde dir und deiner großen Geschichte und deiner großen Krankheitsakte sicher nicht gerecht in ein paar Minuten, das sei mal vorangestellt. Nee. Ja. Aber dennoch finde ich, dass man alles, was möglich ist, auch medizinisch möglich ist, ausreizen sollte. Das tust du nicht. Ich glaube auch nicht, dass du Medikamente bekommst, die wirklich auf dem höchsten Stand der Entwicklung sind, psychiatrische Medikamente. Das mag sein. Aber ich habe inzwischen aus moralisch-ethischen Gründen die Meinung, dass man das nicht darf, weil man damit mitschuldig wird an dem, was auf dieser Erde alles geschieht, auch zur Herstellung von Medikamenten und so weiter. Was ist denn das für eine Denke? Ist es aus ethisch-moralischen Gründen besser, sich in die Kugel in den Kopf zu schießen? Nein. Nein, aber das tut man ja. Also ich zum Beispiel würde das nur tun, weil es keine Alternative gäbe im Sinne von Sterbehilfe, von Euthanasie. Mhm. Also das Grundgesetz verspricht uns ein Recht auf Leben, ja. Aber es gibt eigentlich keine Pflicht auf Leben. Das ist die Frage. Natürlich. Das ist ein weites Feld. Ich merke, dass es kompliziert ist und komplex ist mit uns beiden. Und dass uns ein bisschen die Zeit wegläuft. Manchmal versprichst du mir, ich habe einen Wunsch an dich. Ich weiß, du wirst jetzt erstmal ablehnend reagieren, aber ich habe trotzdem eine Bitte und einen Wunsch an dich. Bitte unterhalte dich doch noch mit meiner Psychologin. Okay. Ja? Das mache ich, das mache ich. Das würde mich sehr freuen, weil sie hat das Gespräch jetzt auch mitgehört und dann kann sie anknüpfen an das, über was wir gerade geredet haben. Ich möchte es einfach, das wäre mir ein großes Anliegen. Ja, das mache ich gerne. Ich will auch noch einen Satz sagen. Ja. Du sagst ja immer, wenn man noch einen glücklichen, wenn man noch schöne Momente hat, dann lohnt es sich, das Leben unbedingt zu halten. Hm. Das sehe ich nicht so, aber die Frage ist halt, darf man es tun, wenn man auch nur einen Menschen hinterlässt, der anschließend darunter leidet und traurig ist? Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ist ein Punkt, wo ich sagen würde, man darf es eigentlich nicht tun. Ja. So, das ist ein Wort. Und jetzt legst du bitte auf und du wirst von Magdalena zurückgerufen und ich wünsche dir alles Gute von Herzen, wirklich, Manfred, alles Gute. Ich dir auch, danke. Vielen Dank, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Hildegard. Hildegard ist 73, guten Morgen Hildegard. Guten Morgen, Domian. Liebe Hildegard, was ist dein Thema? Ganz was Schweres. Vor einer Woche, am 4.4. um 18.30 Uhr, wurde meine Enkeltochter mit 21 Jahren erstochen. Am 4.10. meinst du? Nein. Am 4.11. Genau vor einer Woche. Am 4.11. Gestern war die Beerdigung. Wurde deine Enkeltochter erstochen? Erstochen von einem Stalker. So eine Geschichte hatten wir hier in der Sendung vor einer Woche. Ja, da war ich nicht. Ich schaue, seit vielen Jahren schaue ich deine Sendung mindestens. Aber in diesen Tagen nach dieser Tat konnte ich nicht. Da konnte ich dann nicht schauen, da hat der Nachbar wahrscheinlich dann angerufen. Ich bekomme gerade die Mitteilung, in der Tat haben wir genau vor einer Woche darüber gesprochen und da hat der Nachbar hier angerufen, du hast recht. Das kann schon sein, aber da habe ich dann nicht gehört, weil an diesem Tag war ich nicht fähig. Eine furchtbare Geschichte. Eine furchtbare Sache. Eine ganz furchtbare Sache. Dieser Mann hatte kein Verhältnis mit ihm, gar nichts. Nein. Als im Facebook, wie halt die Jugend da so in ganz Deutschland rumchattet, war der auch dabei, das war im Juli und August. Und der war nett und freundlich und hat sich aber total vernarrt in ihr Bild. Mhm. Total süchtig war der. Der Nachbar? Da hat sie auch die Adresse schon gesagt gehabt, weil sie mal telefoniert hat mit ihm. Und eines Tages, hat er es so besorgt übers Telefon. Dann haben wir die Kriminalpolizei verständigt in Hessen. Mhm. Die haben ihn dann verwarnt. Mhm. Und Stefanie hat sich streichen lassen, ist überall rausgegangen, aus allen Internetdingern. Mhm. Und hat auch ihre Freunde beauftragt, sie sollen keine Auskunft mehr über sie geben. Mhm. Dann war Ruhe. Und so ungefähr vor 3-4 Wochen haben wir gehört, der ist jetzt in unseren Ort gezogen. Mhm. Hessen her. Du wohnst auch in dem Ort, wo die Enkelin gewohnt hat? Richtig. Mhm. Meine Tochter und die andere Tochter. Ich habe drei Söhne und eine Tochter. Mhm. Wohnen alle in der Nähe rum. Mhm. Und alle haben sie beschützt. Jeder ist streifig gegangen, alle Stunde in der Nacht. Aber nein. Aber an dem Tag ist es dann geschehen, wie uns der Nachbar... Da wollte der Vater ihres Kindes, der hat ein kleines Mädchen mit 2,5 Jahren, der wollte um 6:30 zu ihr kommen. Mhm. Sie hat gerade mit ihrer Mutter, mit meiner Tochter telefoniert, die Stefanie. Mhm. Sagt, ach, jetzt schellt der Alexander an der Haustüre. Mhm. Und tschüss, Mami. Und hat aufgelegt und ist rausgerannt, ohne Fragen mit der Sprechanlage, weil sie gemeint hat, das ist ihr Alexander. Ja. Und da stand der Stalker vor der Tür. Hat die Tür Stalker, der Stalker vor der Tür. Reingeschubst, hat ihr gleich die ganze linke Halsseite aufgeschnitten, Halsschlagader durch. Sie ist blutüberströmt zusammengebrochen vor ihrer Haus. Noch, sie hat dann noch geschrien, Sophia, versteck dich. Weil es um ihr Kind auch. Also sie hat ein zweijähriges Kind. 2,5 Jahre. Hat das kleine Kind diese furchtbare Tat gesehen? Aber sie hat jetzt Verlustängste, das Kind. Die hängt an meiner Tochter und wenn sie den Raum verlässt, muss sie sagen, wo sie hingeht, weil sie Angst hat, die kommt nicht wieder. Und dann hat sie sich noch raufgeschleppt, blutend bis zum ersten Stock, hat noch die Vermieterin, hat noch gerufen, Hilfe, Hilfe. Mhm. Dann der Notarzt, die haben alles versucht. Meine Tochter ist dann, die war ja nur 3 Minuten weg. Die hat dann in ihren Armen ist dann gestorben. Wann hast du davon erfahren? Ja, am gleichen Abend, da sind dann meine Söhne sind zu meiner Tochter. Und dann haben sie mit dem Arzt sind da zu mir gekommen, weil sie wissen, ich habe ein bisschen ein schwaches Herz. Mhm. Und dann gleich eine Spritze bekommen. Und ein ungeheures Unglück, das ging ja auch durch alle Zeitungen. Man hat den Täter aber dann, glaube ich, noch am gleichen Abend erwischt. Um 9:45 am gleichen Abend. Ja. Blut überströmt. Mhm. Das Treppenhaus hätten Sie sehen sollen. Vor der Tür vom Korridor, vor der Stefanie, das ganze untere Treppenhaus, die ganze Treppe hoch bis an die Decke, war es alles voll Blut. Alles voll Blut. Ja, die hat ja so ausgeblutet, total. Total. Und das, das ist meine Tochter und das kleine Kind. Gott sei Dank ist die kleine Sophia bei meiner Tochter wieder heim. Und bei meinem Schwiegersohn. Und bei ihrer Body, also bei der kleinen Schwester von der Stefanie. Ich könnte mir vorstellen, dass so dieses furchtbare Unglück eurer Familie... es ist ganz furchtbar. Man kann es gar nicht beschreiben, was für ein Unglück. Niemand lässt den anderen allein. Da ist irgendjemand bei irgendjemand. Also mal kommt mein Sohn aus Weiden, da kommt mein Sohn vom anderen. Wir sind ganz nah zusammen alle. Im Umkreis von 15 Kilometer wohnen wir alle. Ich gehe davon aus, die Beerdigung war noch nicht. Die war gestern. Die war schon gestern? Ja, wir haben das nicht gewusst, weil die ist nach Erlangen angekommen zur Obduktion. Und dann hat es geheißen, das kann 8 bis 14 Tage dauern. War aber dann am Dienstag beendet. Waren viele Leute auf der Beerdigung? Auf der Beerdigung haben wir absperren lassen, nur die Familie. Aber das, der Gottesdienst dann. Da war natürlich die ganze Kirche brechend voll. Und auf der Überführung, also die Aussegnung, die war vorgestern, da war auch der ganze Friedhof voll. Wie hast du denn diese Beerdigung erlebt und überhaupt überstanden? Ich habe die Beerdigung eigentlich ganz gut. Ich habe zwar immer Spritze von meinem Arzt. Wir haben es eigentlich gut überstanden. Wir waren alle beieinander. Wir waren ja bloß, wir sind 14 in unserer Familie, dann waren noch die Schwiegereltern von meiner Tochter und die Geschwister von ihrem Mann, bis aus Schleswig-Holstein sind die alle gekommen. Die waren da ungefähr 25 Leute oder so. Und unser Pfarrer war ja sehr spitzenmäßig, die Rede, die er gehalten hat und wie das Ganze abgelaufen ist, so feierlich und so tröstlich irgendwie, nicht geschmolzen und nicht irgendwie so fantasievoll, sondern... Ich weiß nicht, wir haben es gerade, glaube ich... Wir haben auch noch einmal den Sarg öffnen lassen und haben uns von unserer Stefanie verabschiedet. Wir haben es noch einmal gestreichelt. Wo habt ihr den Sarg geöffnet? Im Leichenschauhaus. Im Leichenschauhaus. Hat die Bestatterin um 1 Uhr haben wir hinkommen müssen, da war der Sarg offen. Da konnten wir uns von der Stefanie noch einmal verabschieden. War das nicht für dich besonders schwer, sie noch mal zu sehen? Wenn sie nicht mehr gesehen hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. Wenn ein geschlossener Sarg gesehen hätte, meine Stefanie ist bei mir aufgewachsen, meine Tochter, die haben bei mir gewohnt, also lange Zeit waren wir zusammen hier in einem Haus gewohnt. Was für ein Gesicht? Sie dann ein eigenes Haus gekauft haben. Ja. Was für ein Gesichtsausdruck hatte sie? Naja, sie war halt ganz, ganz blass. Was wird jetzt mit dem kleinen Kind? Die ist bei meiner Tochter. Was bei der Tochter? Ja. Die Enkelin ist 22 meine geworden. Meine Tochter jetzt auf. Das haben wir alles schon geregelt. Die Enkelin ist 22 Jahre alt geworden. 21. War sie am 27. August, war sie 21. Das heißt, jetzt steht der Familie auch noch der Prozess bevor, Das Mörders. Wird aber dauern. Die Polizei hat gesagt, es wird Monate dauern. Weiß man irgendetwas über den Mann? Über den Mann weiß man, der kommt aus Bad Hersfeld. Ja. Ist in Hessen. Hat schon einmal vor einem Jahr oder so mit Stalking was in Hessen zu tun gehabt. Ich weiß es nicht. Mehr wissen wir über den nicht. Er soll noch eine Schwester haben und soll in einer Pflegefamilie aufgewachsen sein. Ist 22 Jahre, er wird 23. Hat sich da sofort Arbeit, der ist, glaube ich, Lagerist, Lagerarbeiter. Hat bei uns da in so einem Restepostenlager Arbeit gefunden. Ja. Aber der Chef hat gesagt, du kriegst eine Chance von mir. Ja. Wenn ich mich verlassen kann, kannst du bleiben. Ja. Aber er war ja nie vorhanden. Ja. Er ist ja ständig, hat der Stefanie nachspioniert. Nach dem, was jetzt geschehen ist und was er deiner Familie angetan hat und dir auch angetan hat. Was empfindest du für diesen Mann? Also momentan hätte ich ihn auch erstechen können, ehrlich gesagt, wenn ich ihn da gehabt hätte. Inzwischen habe ich nachgedacht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist zwar jetzt wahrscheinlich ziemlich verrückt, der wenn jetzt vor mir wäre und würde mir das Geständnis machen, ich glaube, mir würde er fast ein bisschen leid tun. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Er trägt eine große Schuld. Und die muss er alleine tragen. Eine große Schuld. Und hat die ganze Familie, schon wie meine kleinen Urenkeltochter und vor allen Dingen meine andere Enkelin, die Schwester von der Stefanie, ist 18 Jahre. Das Kind war ja total am Ende, total. Und meine Tochter. Aber da sie jetzt das kleine Mädchen haben, das ist direkt eine Hilfe. Ja, sie müssen sich jetzt zusammenreißen. Genau, sie müssen sich zusammenreißen für das kleine Kind. Genau. Das Kind haben mir zwar sofort gesagt, die Mami kommt nicht mehr, weil sie gesagt hat, wo ist meine Mami? Dann sagt die Mami, kommt nicht mehr, die ist beim lieben Gott und bei den Engeln im Himmel. Mhm. Und du musst jetzt jeden Tag beten, der ist immer bei dir, der ist immer in deinem Herzen. Mhm. So, einem so kleinen Kind kann man das dann noch so erklären. Voll, das ja. Kind ist ja, kann ja schon voll sprechen und alles. Mhm. Hildegard, das tut mir unendlich für dich und für eure Familie leid. Das ist ganz vorige Woche ging uns das schon alle sehr ans Herz, als wir das gehört haben. Und jetzt eine Angehörige zu hören, das ist natürlich unglaublich. Man kann das nicht erklären. Wenn ein Kind stirbt an einer Krankheit, ist es schlimm. Mhm. Wenn ein Kind durch einen Unfall stirbt, ist es ganz schlimm. Ja, aber wenn ein Kind ermordet wird. Sinnlos ermordet. Ja, das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Oh, meine Tochter hat schon auch Hilfe. Die haben schon Psychologen. Und das Kind hat eine Kinderpsychologin von der Caritas. Mhm. Sie hat ja doch einiges mitgekriegt, weil die geht in den Kindergarten. Und meine Tochter hat gesagt, sie lässt ihr Leben, wie es war. Ja, ja, natürlich, das sollte sie auch. Das sollte sie auch. Meine Tochter ist jeden Tag um 6:45 zu ihrer Tochter gegangen. Mhm. Ist dann am Bus und ist in die Schule gefahren. Mhm. Und meine Tochter hat dann die kleine Sophia in den Kindergarten gebracht. Mhm. Und das hat sie jetzt weitergemacht. Ja. Und Mittag hat es dann immer die Stefanie abgeholt, wenn sie vom Bus gekommen ist, von der Schule. Hat sie so 2:30 geholt. Und an dem Montag hat es halt meine Tochter geholt. Ja. Und dann hat sie gesagt, aber nicht heim in unsere Wohnung. Ach, wie traurig. Wie traurig. Komisch, muss das Kind doch was mitgekriegt haben. Ja, natürlich. Das hat es schon mitgekriegt, dass da was ganz Schlimmes passiert ist. Mit dem Stalking hat das Kind mitgekriegt. Stefanie hat ja immer sehr schnell wieder rein, um die Haustür zu sperren. Und das hat doch das Kind alles mitgekriegt. Also nochmal, mein tiefes, tiefes, ehrliches Beileid möchte ich dir und eurer Familie aussprechen. Wir überstehen das. Wir und? Sind sehr christliche Leute, nicht ja. nicht komisch christlich, wissen schon, nicht so, ja. aber dennoch, gläubig. Ja, und ich möchte dir jetzt gerne... Haben unsere kleine Stefanie, für die wir da sein müssen. Ja. Und unsere kleine Sophia. Ja, und jetzt biete ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an dem Hintergrund. Ja, gerne. Dann bitte ich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke schön, Tom. Nochmal mein tiefes Mitleid. Dankeschön. Auf Wiederhören, Hildegard. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Anja. Anja ist 36. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen. Anja, was ist dein Thema? Ja, also es ist jetzt natürlich schon heftig, irgendwie nach diesen beiden Themen da so ja auf was relativ Normales zu kommen, weil mein Thema ist nicht so dramatisch. Egal, das ist, so ist es in dieser Sendung, da gibt es Gegensätze und die Gegensätze, die sind auch aneinander gereiht. Um was geht es bei dir? Okay, ich wollte anrufen wegen dem Datum. Ah, wegen 11.11.11. Genau, ich bin am 11.11.2010 geschieden worden und am 11.11.2011, also heute, hat mein Ex-Mann wieder geheiratet. Hat dein Ex-Mann wieder geheiratet? Genau. Der hat aber nicht dich wieder geheiratet. Nö, ach so. Kannst du darüber lachen oder tut's dir weh? Ich muss ehrlich sagen, ich kann inzwischen darüber lachen, weil im ersten Moment, also er hat sehr lange gebraucht, um mir das zu erzählen, weil er wahrscheinlich auch nicht wusste, wie ich reagiere. Mhm. Und im ersten Moment fand ich es blöd. Ja. Und habe gedacht, Entschuldigung, was soll das denn? Und als dann so der heutige Tag kam, habe ich festgestellt, dass es für mich okay ist. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 10 Jahre. Wie viel? 10. 10 Jahre? Ja. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja, wobei wir waren, von den 10 Jahren waren wir 4 verheiratet und 3 schon getrennt. Also, also 3 zwischendurch mal getrennt, oder genau. was? Genau. Also, ja, habt ihr ein Kind? Nein, Gott sei Dank nicht. Weswegen war es auseinandergegangen? Er hatte sich in eine andere verliebt. Die er jetzt geheiratet hat? Ja. Ah ja. Genau, und das war so... War er denn gleich ehrlich oder hast du... Ich weiß es nicht so genau. Also es dümpelte so vor sich hin und wir haben irgendwie mehr in der WG gelebt und wir waren beide nicht mehr glücklich, aber irgendwie hat keiner so den Schneid gehabt, es zuzugeben. Mhm. Und irgendwann hat er mir dann gestanden, er hat sich verliebt. Mhm. Und ich kenne die auch, also die ist aus unserem gemeinsamen Bekanntenkreis. Mhm. Da ist dann auch gleich noch eine zweite Ehe kaputt gegangen. Das war ziemlich dramatisch. Mhm. Bei uns aber komischerweise nicht. Er erzählte mir das mitten in der Nacht und ich habe für meine Verhältnisse sehr cool reagiert. Ich war total überrascht und ich war sehr erleichtert. Was hast du gesagt? Ich habe zu ihm gesagt, okay, dann bin ich ja froh, dass du mir das endlich erzählst. Ach, aber dann warst du wahrscheinlich auch froh, vielleicht, dass es jetzt bald vorbei ist. Ich hab's gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich was anfange, dann ziehe ich es durch. Mhm. Und ich hätte diese Ehe durchgezogen. Und ich weiß, dass ich nicht glücklich war, aber ich konnte es nicht ändern. Hat er denn dann gesagt, dann lass uns trennen? Nee, das habe ich gemacht. Das hast du dann gesagt. Also er hat mir das, Mittwochnacht hat er es mir gesagt und Freitag ist er ausgezogen, weil ich zu ihm gesagt habe, hör zu, das geht jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr mit dir unter einem Dach leben. Mhm. Dann ging es aber Schlag auf Schlag. Ne? Ja. Und dann warst du konsequent. Ja. Ja. Ja, wenn ich was anfange, ziehe ich durch. Ja, hast du denn dann noch lange in Traurigkeit gelebt danach? Also erstmal gar nicht. Erstmal war ich unheimlich ruhig. Mhm. Also ich habe das auch erstmal gar nicht groß erzählt. Ich bin weiter zur Arbeit gegangen und habe dann irgendwann mal so beiläufig erzählt, ach ja, übrigens, wir haben uns getrennt. Und dann alle so, wie, ihr habt euch getrennt? Weil für alle waren wir so das ideale Paar. Mhm. So schön ruhig miteinander und relaxed und alles nett und fröhlich und so. Und ja, und erst nachdem wirklich, ich habe irgendwie eine Weile gebraucht, um das zu begreifen, dann bin ich so in so eine traurige Phase gekommen. Und die ging aber nicht lange. Also zu meiner Überraschung ging die nicht lange. Und dann gab es eine abgeklärte Phase. Ja. Eine, sagen wir, neutrale Phase, wo es dir wurscht war. Ja, das Ding ist halt, wir leben in einem kleinen Ort. Und wir begegnen uns ganz oft. Ja, nun hat er heute wieder geheiratet. Und du kennst auch die Frau, die er geheiratet hat. Ja. Gratuliert man da? Hast du gratuliert? Ich habe gratuliert, ja. Hast du? Mhm. Wirklich aus Überzeugung? Ja. Das heißt, ich ganz ehrlich, also inzwischen sind es sind inzwischen ganz viele Sachen passiert. Ich habe erfahren, dass er mich sehr oft angelogen hat. Mhm. Und ich bin sehr, sehr wütend auf ihn. Aber dann gratuliert man doch gar nicht. Doch. Warum? Um ihm einfach zu zeigen, hör zu, ist mir eigentlich wurscht. Ach so, also es ist kein wirklicher Glückwunsch, sondern um ihm nochmal eins auszuwischen, irgendwie so ein bisschen. Ja, nee, auszuwischen ist auch zu viel, aber es ist so zu viel. Dieses, ich habe auch so ganz kleine Boshaftigkeiten heute gemacht. Also erstmal habe ich ihm gratuliert und dann hat er... Wie hast du gratuliert? Ich habe ihn angerufen. Also mündlich dann. So. Mhm. Und dann habe ich ihm, er hat in Facebook, ist ihm so gratuliert worden, ach, alles Schönes zur Hochzeit und so. Und da habe ich dann so drunter geschrieben, naja, heute ist ja so ein doppeldeutiges Datum, auch noch herzlichen Glückwunsch zum ersten Scheidungstag. Ja. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Als du ihn angerufen hast, was hast du genau gesagt und wie hat er reagiert? Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, hör zu, ich wünsche dir alles Gute zur Hochzeit, ein fröhliches Dennoch. Ein fröhliches Dennoch? Mhm. Ein fröhliches Dennoch. Mhm. Muss man drüber nachdenken. Das war immer so unser Spruch, wenn wir an einem Punkt waren, wo irgendwas komisch war und wo wir bewussten, wir müssen trotzdem vorwärts. Und was sagte er darauf? Und er hat nur gesagt, danke. Das war's. Mhm. Und dann ist er feiern gegangen oder sich trauen lassen gegangen. Mhm. Ja. Haben die gefeiert heute, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich bin heute Mittag von einer Freundin angerufen worden, die dem beigewohnt hat. Und die mir dann so die News mitgeteilt hat und das war's. Gibt es interessante News? Pff, weiß ich nicht. Nö, also nichts Besonderes. Nö. Nee. Das ist ja eine kuriose Datenkombination, ja, ne? Also wirklich. Fand ich auch. Und vor allen Dingen, als er dann erzählte, dass er am gleichen Tag heiratet, man hat ja so nach so ein paar Jahren doch noch einen gleichen Bekanntenkreis und die fanden das alle scheiße. Mhm. Also wir haben alle zu ihm gesagt, sag mal, wie blöd ist das denn? Und sein Tenor war die ganze Zeit, für mich ist es ein wichtiges Datum, weil er eben Fasnacht macht und für ihn ist der 11.11. immer so der Fasnachtsbeginn. Mhm. Und letztes Jahr ging es ja nicht, weil wir da ja beim Richter waren. Mhm. Und dieses Jahr ging es ja auch nicht, weil da waren sie ja heiraten. Und er meinte, das ist jetzt der Neubeginn für ihn. Also es wäre jetzt eins abgeschlossen, er würde jetzt was Neues beginnen. Also liebe Anja, dann wünsche ich dir auch einen Neubeginn bald. Ja, ich hab einen lieben Partner seit einem Jahr. Und ach so, seit einem Jahr schon, auch? Ja. Dann ging das bei dir aber auch flott. Ja, das war ja auch so eine kuriose Geschichte. Aber den Partner gab es nicht schon, während du noch mit dem anderen zusammen warst, mit deinem Ex? Indirekt gab es ihn schon, aber nicht als meinen Partner. Naja, da ist doch alles gut. Hat sich alles gefügt. Gott sei Dank, ja. Anja, danke für deinen Anruf. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, nun geht die Tür auf und mein Redakteur, der Marc Strucken, kommt rein und reicht mir etwas. Soll ich das vorlesen? Kuriose Daten 2011. Der Monat Juli dieses Jahres hatte 5 Freitage, 5 Samstage und 5 Sonntage. Nur alle 623 Jahre der Fall. Zudem hat der Monat Oktober dieses Jahr 5 Sonntage. 5 Montage und 5 Samstage. Das ist nur alle 823 Jahre der Fall. So, und dieses Jahr haben wir vier außergewöhnliche Daten, nämlich den 1.1.11, den 1.11.11, den 11.1.11 und 11.11.11. Vielen Dank für die Mühe, für meine lieben Kollegen im Hintergrund, was sie mir halt rausgeschrieben haben. So, wir machen weiter mit Olaf und Olaf ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Olaf, um was geht's denn bei dir? Ich trage die Kleidung der Toten. Bitte? Ja, ich trage die Kleidung von meinem verstorbenen Bruder. Ich trage die Kleidung von meinem verstorbenen Schwager. Und das mache ich schon immer so. Also auch früher von meiner Mutter, ihrem verstorbenen Freund, habe ich die Kleidung getragen. Ich habe die Möbel von verstorbenen Verwandten, von meiner Mutter, von meinem Bruder. Und ich habe alles von Verstorbenen. Also du bist umgeben, da piepst irgendwas von dir bei dir, merkst du es? Ja, ja, ja. Stell das mal ab. Hm. Warum tust du das? Ja, als Erinnerung, dass sie mir nah sind und so. Ne? Ich fühle mich dann nah mit ihnen. Seit wie vielen Jahren geht das jetzt schon so? Seit über 20 Jahren. Seit über 20 Jahren? Ja. Umgibst du dich nur mit Dingen von Toten? Mhm. Also du trägst dann fast nur Sachen von Toten? Ja. Wohnst du alleine? Ja. Und hast in der Wohnung auch fast nur Gegenstände von Menschen, die bereits verstorben sind? Genau. Von meiner Mutter, von meinem Bruder, von Bekannten und Verwandten. Das ist aber keine gesunde Lebenseinstellung, glaube ich. Nee. Das ist halt, ich fühle mich halt damit mit denen verbunden. Ja, das ist ja auch okay, dass man sich mit Menschen, die man geliebt hat und die tot sind, dass man sich verbunden mit denen fühlt. Aber ist das nicht eine Nummer zu doll und zu krass? Nee, finde ich nicht. Aber hält dich das... Ja? Ist normal für mich. Du wirkst aber nicht sehr, sehr zufrieden und glücklich. Doch, schon eigentlich. Wie lebst du denn so überhaupt? Du lebst alleine. Hast du eine Freundin oder einen Freund? Ja, Freundin. Eine Freundin. Also eine Beziehung. Ja. Wie lange schon? 3 Jahre. Aber die hat eine eigene Wohnung. Ja, natürlich. Was sagt die denn dazu, dass du so Sachen machst? Die kümmert sich anscheinend überhaupt gar nicht. Oder merkt es nicht, weiß es nicht. Aber du hast es ihr erzählt? Ja, natürlich. Ja. Ich habe alles vom Toten, also das ganze Besteck und Teller und Töpfe und so und gibt es alles. Ne? Gibt es denn irgendetwas in deiner Wohnung, was nicht mit Toten zu tun hat? Ja, mein Computer. Der Computer. Mhm. Ja. Ansonsten ist alles, fast alles, ne? Bist du ein fröhlicher Mensch? Ich ja. Ja. Kann ich gar nicht glauben, wenn man so in einer Toten... Ich bin jeden Tag unterwegs, ne? Du bist jeden Tag unterwegs. Ja. Und ich habe auch ein Schicksal. Ich habe 10 Freundinnen in meinem Leben gehabt und 8 davon sind schon leider schon tot, ne? 8 Freundinnen sind schon tot? Ja. Du hast jetzt von so vielen Toten gesprochen? Also der Bruder, der Vater, die Mutter? Nee, mein Schwager. Schwager? Mhm, Bruder und meine frühere Mutter, ihren Freund, also Stiefvater, so gesehen, ja. Und die Mutter lebt noch? Nee, meine Mutter ist seit 13 Jahren tot. Also auch tot? Ja, von der aus meist überhaupt in der Wohnung. Und alle Freundinnen sind gestorben? Also 8 Freundinnen sind gestorben? Von 10, ja. Das ist unfassbar, du bist erst 42. Wie das waren doch dann alles junge Frauen. Gehe ich mal von aus? Nee, eigentlich nicht. Na gut, aber die waren so in deinem Alter. Älter, ja. Bitte? Ja, manche waren älter wie ich. 2-3 Jahre. Na gut, das ist ja nun auch nicht so viel älter. Mhm. Gruselt es einem ja schon, wenn man das hört, dass so viel Tote um dich herum ist. Ja, das geht ja noch weiter. Das ist so kurios, das glaubt mir kein Mensch. Was egal, geht wo ich hin, egal, wo ich hingezogen bin, also in welchen Stadtteil, ist der Nachbar gestorben oder die Nachbarin. Das ist Wahrheit. Und wie lange wohnst du jetzt da, wo du jetzt wohnst? 4 Jahre. Ist da auch schon jemand gestorben? Der Vormieter. Ja gut, aber den kanntest du ja nicht. Ja, meine alte Wohnung, wo ich gewohnt habe, ist danach wieder gestorben. Und bin nach einem anderen Stadtteil gezogen gewesen vor 5 Jahren, da ist der Nachbar gestorben. Ja, ich kam von dem Stadtteil, wo ich jetzt hier bin, da sind 2 Nachbarn gestorben. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt will ich nur hoffen, dass deine Nachbarn uns nicht zuhören. Nee. Dann werden die in Angst und Schrecken versetzt. Ja. Empfindest du dich als einen absolut gesunden und im Leben stehenden Menschen? Ja. Du findest das nicht? Das ist seltsam für mich, ja. Aber bitte? Es ist irgendwie seltsam für mich, aber es gehört ja zum Leben irgendwie dazu. Ja, sagst du. Ich würde sagen, das gehört nicht zum Leben dazu, dass man sich so mit Toten umgibt. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin Kettner. Ihr sagt bloß nicht auf dem Friedhof. Nee, war ich früher mal. Ja. Nochmal zurückzukommen auf deine Freundin. Die weiß das aber, dass alles, das um dich herum Gegenstände von Toten sind. Mhm. Das weiß sie, ja. Und das thematisiert die aber nicht großartig. Nee. Weil die weiß, dass ich es halt in Ehre halt, dass es mich verbindet mit denen. Dass du was? Dass sich das verbindet mit denen. Mhm. Also, man könnte auch sagen, dass das eine morbide Ader von dir ist, dass du so Toten zugewandt bist. Aber du fühlst dich da wohl. Normal, ja. Oder gibt es manchmal Momente, wo es dir vor dir selbst doch ein bisschen schaudert? Ja, manchmal komme ich mir selber komisch vor, ja, aber eine frühere Freundin hat mich deswegen verlassen. Ja. Die hatte Angst. Hast du denn den Eindruck, dass das je älter du wirst, dass du schwerer wird das, schlimmer wird das? Nee, es wird immer mehr, denke ich schon. Ja, also es wird immer mehr, meine ich, so meine ich es. Ja. Was würde passieren, wenn jetzt jemand zu dir in die Wohnung käme und würde sagen, pass mal auf, jetzt tun wir den ganzen alten Krempel hier raus, deine ganze Kleidung kommt jetzt auch raus, wir kleiden dich komplett neu ein und du kriegst eine tolle neue Wohnungseinrichtung. Was wäre mit dir? Tja, würde ich mich nicht mehr zu Hause fühlen, glaube ich. Mhm. Und das gehört irgendwie alles zu mir, zu meinem Leben dazu. Mhm. Hast du Angst vor dem Tod? Ich, nein. Aber du hast nicht eine Sehnsucht nach dem Tod? Auch nicht, nein. Du lebst gerne? Ja, ich lebe sehr gerne. Du lebst sehr gerne. Ja, dann stehe ich vor einem Rätsel. Also sowas habe ich noch nie gehört. Wenn du so durch und durch für dich sagst, naja, ein bisschen seltsam schon, aber eigentlich fühle ich mich pudelwohl. Mhm. Und das ist mein Ding. Und deine Freundin, ich meine, immerhin hat eine Freundin dich ja deshalb verlassen. Ja, die hatte Angst. Die hatte Angst. Die hatte Angst, dass er auch stirbt, so wie die anderen Freundinnen. Stimmt, das kommt ja auch noch hinzu, dass man dann Angst haben muss, wenn man Freundin bei dir ist, dass man so stirbt wie die anderen Freundinnen. Mhm. Aber die jetzige, hat diese Angst nicht. Nee, die hat diese Angst nicht. Ich bin ratlos, muss ich sagen. Sowas habe ich noch nie gehört. Nee, das weiß ich. wollen wir mal hoffen, dass auf keinen Fall wegen dir oder wegen irgendeiner Seltsamkeit, die dich umgibt, die Menschen sterben. Mhm. Glaubst du das denn, dass irgendwas von dir ausgeht, dass die Menschen... Es ist seltsam, ja, weil ich habe eine Frau getroffen, die ich noch nie gesehen, also so Kontakt mit ihr bekommen und am selben Tag ist ihrem Freund die Mutter gestorben. Von ihrem Freund die Mutter, naja gut, das ist ein bisschen weit weg. Ja. Ja, trotzdem ist es kurios, weil so haben die wieder zusammengefunden. Aber meine Frage war anders. Ich habe jetzt meine Freundin kennengelernt. Nee, meine Frage war gewesen, ob du das Gefühl hast, dass das mit dir wirklich, ob etwas von dir ausgeht, das den Tod bringt. Ich weiß nicht, vielleicht, weil der Schwager ist ja gerade letztes Jahr gestorben. Hm. Und das war schon kurios, ne? Von deiner Freundin? Ja. Ja. Kurios, weil ich glaube, ich kurz kennengelernt und schon war er tot. Ne? Ich glaube, wir wollten das Gespräch aufhören. Du machst mir Angst. Nicht, dass wir beide uns unterhalten und morgen oder Montag sitze ich nicht mehr hier. Nee, du liebe Zeit, du liebe Zeit. Olaf, ich habe sowas noch nie gehört, was du mir erzählt hast. Aber du brauchst keinen Psychologen, oder? Nee. Du wolltest es mal einfach so erzählen. Ja, weil ich sowas noch nie gehört habe. Ja, ja. Ich glaube, da geht's dir so wie uns allen. So, da wollen wir hoffen, dass der Tod einen großen, weiten Bogen um dich und dein Leben macht demnächst. Ja. Und gib auf dich Acht, dass es nicht zu krass wird und du nicht irgendwie darunter doch leidest und seelisch erkrankst. Mhm. Okay. Alles Gute Dankeschön, wünsche ich dir. Ne? Alles Gute dir und deiner Freundin. Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Was wir heute alles hören. Mann, das ist ja heftig. Jetzt erzähle ich euch erstmal, was wir nächste Woche für ein Thema haben. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag in unserer Themennacht. Da heißt das Thema mit meinen eigenen Händen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit ihren eigenen Händen etwas Besonderes gemacht haben. Also vielleicht ein fremdes Leben gerettet haben. Oder ihr eigenes Leben versucht haben, sich zu nehmen. Oder ein Verbrechen begangen haben mit den eigenen Händen. Oder sexuell nur auf die eigenen Hände angewiesen sind. Oder habt ihr vielleicht besondere handwerkliche Fähigkeiten? Oder heilt ihr mit Händen? Habt ihr vielleicht eine Gabe, mit Händen zu heilen? Oder seid ihr vielleicht ein ganz toller, seid ihr tolle Chirurgen und könnt so mit euren Händen heilen? Also mit eigenen Händen, das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann bitte unter domian@wdr.de. Weiter mit der offenen Themennacht. Hoffentlich kommt jetzt nie wieder sowas Gruseliges. Christoph, 27, guten Morgen. Morgen, Domian. So, du klingst ja schon ein bisschen lebenszugewandt. Ist das so? Ja, ist natürlich so. Bloß mein Thema hat leider auch mein Thema ist halt leider auch der Tod. Oh. Und zwar habe ich am 25. September einen Verkehrsunfall verursacht und der Mann ist leider am 21. Oktober verstorben. Ach du lieber Gott. Du bist schuld. Ja, das ist... An dem Verkehrsunfall. Das steht noch nicht so fest. Ich meine, ich selber gebe mir natürlich die Schuld, das ist es. Beschreib doch mal, was genau passiert ist. Es fing alles damit an, ich habe meine Frau und Tochter abgeholt und die waren auch bei mir im Auto. Mhm. Und dann war halt eine langgezogene oder eine komplette gerade Strecke. Mhm. Und ich habe am linken Fahrbahnrand einen Mann stehen sehen, der machte allerdings keine Anstalten, über die Straße zu gehen. Mhm. Und ich war am Überlegen, ob ich jetzt bremse oder ob ich ganz normal weiterfahre. Mhm. Und ich habe mich leider dafür entschieden, weiterzufahren. Und im letzten Moment ist der Mann losgelaufen und wollte noch über die Straße. Mhm. Und dann habe ich versucht, nach rechts auszuweichen und habe ihn leider doch erwischt mit dem Auto. Aber dann bist du in dem Sinne ja nicht schuld. Sondern der Mann, weil der losgelaufen ist, er hat dich ja auch kommen sehen. Ja, bloß mein Problem ist halt, ich setze mich mit dem Gedanken auseinander, vielleicht hätte ich anders reagieren müssen. Ja, natürlich, selbstverständlich, das würde ich auch, das ist ja auch normal, dass man so denkt. Aber so erstmal objektiv gesehen, im ersten Moment, vom ersten Eindruck des Erzählens her, wenn es genauso war, wie du es gerade beschrieben hast, ist der Mann dir vors Auto gerannt, so könnte man es ja sagen. So könnte man es sehen, ja. Bloß mein Problem ist halt, mich betrifft die ganze Sache auch in dem Sinne, oder ich mache mir die Gedanken, weil ich bin aus dem Auto raus und bin sofort zu dem Mann gelaufen, mhm, und habe ihm geholfen. Und er hatte Blutverdünnungsmittel genommen und dementsprechend habe ich dann die ganzen Bilder im Kopf von dem Mann, wie er auf der Straße liegt. Und ich war der Einzige, der geholfen hat und gleichzeitig noch den Notarzt gerufen hat. Und die Autos, die sind alle vorbeigefahren. Ich war halt total überfordert mit der Sache. Deine Freundin war ja auch im Auto. Ja, mit meiner Tochter zusammen, genau. Die Tochter ist so alt. Wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist 7. Oh, das ist natürlich auch ganz schlimm. Dann hat sie das auch alles so mitbekommen. Sie hat das zum Glück nicht mitbekommen. Sie war gerade abgelenkt oder war mit meiner Frau beschäftigt. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall ist meine Frau dann im Auto geblieben und hat sich direkt um meine Tochter gekümmert. Hm. Die hat von der ganzen Sache eigentlich nicht allzu viel mitbekommen, zum Glück. Du sagst, der Mann hatte Blutverdünnungen genommen. Das heißt, er ist verblutet auf der Straße? Das war so. Er hat also ziemlich stark aus den Ohren, aus dem Mund und am Hinterkopf geblutet, weil er hatte den Hinterkopf komplett offen, mhm, weil er damit auf die Straße aufgeschlagen ist. Mhm. Und dementsprechend war halt die ganze Straße voll mit dem Blut. Ist der Mann auf der Straße dann verstorben? Nein, der Mann ist mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Und, genau, du sagtest ja vorhin, dass er später verstorben ist. Ja, genau. Genau, er lag 4 Wochen dann im Koma und ist dann verstorben. Mhm. Hast du ihn im Krankenhaus mal besucht? Das war so, ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht und mir auch die Schuld gegeben. Und ich war im Krankenhaus und habe gefragt, wie es ihm geht. Bloß, die durften mir natürlich keine Auskunft geben. Mhm. Und dann habe ich mich mit den Angehörigen, im Unfallbericht stand halt die Adresse und die Telefonnummer von den Angehörigen. Mhm. Und ich habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Ich habe also jede Woche dort angerufen und gefragt, ob sich irgendwas getan hat, ob er wieder bei Bewusstsein ist. Mhm. Und das war leider nicht der Fall. Das war leider nicht der Fall. Wie haben denn die Angehörigen auf dich reagiert? Also die Frau von ihm, also war ein älterer Herr, er war um die 80 Jahre. Und die Frau, die klang total gefasst, als hätte sie schon damit gerechnet. Weil im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, im Unfallbericht oder von der Zeugenaussage her, der Mann hatte vor 6 Monaten schon mal einen Verkehrsunfall verursacht und ist halt, ich weiß nicht, wie man die Krankheit nennt, auf jeden Fall dement. Mhm. Ja, aber das erklärt dann ja noch mehr, dass du wirklich keine Schuld warst, dass dieser Mann auch nicht mehr geistig ganz klar war, nicht gesund war mehr, sondern eben geistig erkrankt und es war einfach ein furchtbarer Unglücksfall war. Ja, und mein Problem ist halt auch, ich setze mich jetzt auch mit dem Thema auseinander, weil es war ganz kurios, wie ich die von dem Tod erfahren habe. Weil ich bin von meiner Frau getrennt und war halt einen Abend zu Besuch und dann wollte ich nach Hause fahren, abends war um 10:30, glaube ich. Mhm. Und dann wurde die Todesanzeige unter der Tür durchgeschoben. Die habe ich dann im Flur unten gefunden. Ach, das heißt, die Angehörigen, mit denen du ja oft telefoniert hattest, die haben dich nicht angerufen? Die haben mich nicht angerufen. Ich habe die Todesanzeige unten im Flur gefunden. Was war denn das für ein Gefühl, als du dann diese Todesanzeige abends in der Hand hieltest? Ja, ich habe mich erstmal hingesetzt und im Treppenhaus erstmal hingesetzt und habe erstmal geguckt und ich habe es in dem Moment nicht realisieren können. Mhm. Ich habe bestimmt 5 oder 10 Minuten, ich saß im Treppenhaus und habe dann angefangen zu weinen. Mhm. Ich wusste noch nicht weiter in dem Moment. Sag mal, wenn der Mann 80 Jahre alt war und Demenz erkrankt war, ist er dann von zu Hause abgehauen? Wenn vorher schon sowas vorgefallen war, dann muss die Frau doch irgendwas zu gesagt haben. Da ist, das Verfahren läuft noch und deswegen der Rechtsanwalt von mir, der hält mich da zwar auf dem Laufenden, aber so genau wurde jetzt noch nichts dazu gesagt, weil ich bin jetzt natürlich angeklagt wegen einer fahrlässigen Tötung. Mhm. Aber du hast ja mit der Frau oft gesprochen, während der Zeit, als der Mann noch im Koma lag. Hat die denn nichts erzählt, dass er abgehauen ist und dass sie sich Sorgen vielleicht gemacht hat, wenn er vorher schon mal auf der Straße war? Und das Problem war eigentlich, ich habe mich zwar mit der Frau unterhalten und ich habe auch gesagt, dass es mir leid tut, und aber die Frau hat halt nur über den Zustand von ihm gesprochen. Sie hat also nicht das erzählt, wie der Mann bei Sinnen war oder was vorher passiert ist. Darüber hat sie eher weniger gesprochen. Sie hat mich halt nur auf dem Laufenden gehalten, wie es jetzt um den Gesundheitszustand des Mannes steht. Ich wundere mich jetzt gerade, wenn du sagst, der Mann ist 80 Jahre alt. Mit 80 ist man in der Regel ja nicht mal so fit und kann so schnell laufen. Wenn du den vorher auf der linken Straßenseite gesehen hast, braucht man ja schon einige Sekunden, auch wenn man schnellen Schrittes geht, um dann auf deine Fahrbahn zu kommen. Richtig. Hat der Mann, ist der gelaufen? Gerannt? Der ist fast schon gerannt, kann man sagen. Das ist halt so, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich hatte im ersten Moment das Gefühl, als wollte er mir vors Auto laufen. So habe ich das im Gefühl gehabt. Kann ja sogar, selbst das ist ja möglich. Selbst das ist möglich, wenn er geistig verwirrt war. Ja, bloß halt mit den Gedanken ist es natürlich schwierig, sich in dem Moment dann auseinanderzusetzen. Ne? Absolut, absolut. Du sagst, du bist von deiner Frau getrennt, aber nicht wegen dieser Sache. Du warst vorher schon getrennt von der Frau. Ich war vorher schon getrennt. Das hat mit der Sache dann überhaupt nichts zu tun. Und dein Kind hat diese Dramen wirklich nicht mitbekommen? Meine Tochter hat das absolut nicht mitbekommen. Sie hat mitbekommen, ich bin nach rechts ausgewichen und bin dann über den Bürgersteig gefahren. Und meine Tochter hat sich natürlich erschrocken im ersten Moment, aber sie hat auch nicht nach hinten geguckt oder den Mann nicht gesehen, weil sie abgelenkt war. Ja. Und meine Frau hat dann sofort nach hinten gesetzt und sie in den Arm genommen, so dass sie gar nichts mitbekommen oder mitkriegen konnte. Ich verstehe. Also du hast einen Rechtsanwalt, du bist in guter juristischer Betreuung oder in Obhut, aber die Vorwürfe bleiben ja. Selbst wenn du jetzt juristisch freigesprochen wirst, hat man natürlich ein schreckliches Gefühl, wenn man einen Menschen überfahren hat. Richtig, und womit ich mich auch noch auseinandersetze, ist halt, am 21. Oktober ist er halt verstorben und mein Gefühl ist halt, ich würde mich gerne nochmal mit der Familie in Verbindung setzen und mein Beileid bekunden. Bloß ich habe halt Angst, dass die Familie dementsprechend anders reagieren könnte, als ich es gerne hätte. Ja, dann mach es doch, die haben dir doch eine Trauerbenachrichtigung geschickt. Dann mach es doch schriftlich. Schick denen doch etwas Schriftliches zurück. Dann überrollst du sie auch nicht mit einem Besuch. Weiß man ja auch nicht, ob den Leuten das recht ist, aber dann hast du das schon mal gemacht und das finde ich auch eine sehr nette und auch gute Geste, wenn du das machen würdest. Ja, weil mir selber ist es halt wichtig, weil ich auch mir selber leider die Vorwürfe mache. Absolut, und ja, ja, klar, ich mein, verstehe ich. Die Bilder werde ich auch nie wieder aus dem Kopf kriegen. Bleibt. Christoph, wir werden dich jetzt auch nochmal anrufen. Ich finde, ein paar Worte mit meiner Psychologin wären nicht schlecht jetzt noch. Was du auch mit diesem Schock machen könntest und wie du das besser verarbeitest. Ja? Ja, gerne. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, danke. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, und hier ist Kerstin und Kerstin ist 36. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen. Kerstin, über was reden wir? Ich bin am 11.11.2011 geschieden. Du bist am 11.11.2011, also gestern, geschieden worden. Ja. Und du wirkst aber ganz entspannt. Richtig. Freust du dich, dass du jetzt geschieden bist? Ja. Wie lange warst du verheiratet mit deinem Mann? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja. Und warum hat es nicht mehr geklappt? Wir hatten einige Probleme mit dem Alkohol, also Ärzte mit dem Alkohol. Mhm. Er hatte Alkohol bevorzugt als Familie. Bitte? Er hatte Alkohol bevorzugt als Familie, also war wichtiger als die Familie gewesen. Also Alkohol war ihm lieber als die Familie? Ja. Ja. Mhm. Und wir hatten am 11.11.2010 eine Fehlgeburt. Mhm. Und ja, die Kinder sind ihm eigentlich relativ bis heute noch egal. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Zwei, und wie alt sind die? 3 und 7. 3 und 7, und die sind ihm egal, die Kinder? Ja. Hatte er die ganze Zeit ein Alkoholproblem, während ihr zusammen wart? Nein, es war vorher nicht so gewesen. Am Anfang nicht so? Nee, es hat sich die letzten 4 Jahre extrem gesteigert bei ihm. Und das ist für einen Partner, für eine Partnerin eine große Belastung? Richtig. Das habe ich also ganz schön gemerkt. Also ich habe eben gemerkt, dass ich ihm egal geworden bin, dass ihm die Kinder egal geworden sind. Mhm. Er kam von der Arbeit aus nicht nach Hause und wenn er gekommen ist, dann nur angetrunken, wollte eine Ruhe zu Hause haben, wenn er von der Arbeit gekommen ist. Ja. Und das war nicht möglich mit 2 kleinen Kindern. Ja. Ist dann die Initiative zur Trennung, zur Scheidung von dir ausgegangen? Ja, ich habe ihm letztes Jahr gesagt, dass ich gerne mich trennen möchte. Mhm. Erstmal nur so und dass er eine Chance geben wird, weiß ich nicht. Und ich habe gemerkt, wo er ausgezogen ist hier, dass es mir eigentlich relativ gut gegangen ist dabei. Mhm. Ich habe gemerkt, meine Kinder lachen wieder mehr. Ich habe wieder viel mehr gelacht. Eine große Last von euch gefallen. Ja, von mir auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade auch schon jemand, der von Trennung und Scheidung gesprochen hat. Und die Anruferin hatte schon wieder einen neuen Freund. Wie ist das bei dir? Bei mir bändelt sich gerade was an, ja. Es bändelt sich gerade was an. Das ist ja super. Das ist ja super. Also dann kann man ja auch sagen, dass sich alles sehr gut und positiv entwickelt. Für mich ja, für die Kinder auch. Wie ist er denn jetzt dann mit der Scheidung umgegangen? Wie hat's ihn denn getroffen oder wie sieht er es? Er hat zwar eine neue Beziehung. Auch schon wieder? Ja, mit 2 kleinen Kindern von 1 und 2 Jahren. Hm. Aber ich glaube, wenn ich zu ihm sagen würde, ich nehme dich wieder. Ach. Würde er sofort wiederkommen. Dann würde er. Aber das ist kein Thema für dich. Nee, gar nicht mehr. Nee. Die Sache ist jetzt absolut gegessen und vorbei. Mir geht so gut, ich bin so verliebt neu und Keine Chance. Das ist ja super. Kerstin, ich freue mich, dass du verliebt bist. Und ich freue mich, dass wir noch eine nette, positive Nachricht haben nach so viel traurigen Sachen heute und gruseligen Sachen. Ja, man hat's gehört. Wow, Mann, oh Mann. Dann wünsche ich... Aber, ja, eine Frage an mir. Gerne. Kann ich von dir noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, wegen der Anschrift. Ja. Okay. Und mach weiter so. Das ist eine tolle Sendung von dir. Dankeschön, Kerstin. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. In der Technik heute Hendrik Hage und wir sind am Montag wieder da, in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht und das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche heißt mit meinen eigenen Händen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes, ich glaube sonniges, es wird sonnig, sonniges Wochenende. Macht's gut, bis dahin, ciao.